Hallo Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Ich hoffe, ihr habt alles gut überstanden. Ich habe es auch, so einigermaßen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Hörigkeit. Wer von euch ist jemandem hörig? Wer von euch fühlt sich quasi wie ein Sklave? Wer von euch fühlt sich so richtig abhängig von einer anderen Person? Eigentlich vollkommen abhängig von einer anderen Person. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über dieses Thema, 0130 2911, das ist die Telefonnummer, und die Faxnummer 0130 1151 22. Jochen ist der erste Anrufer heute Nacht. Ja, hallo, guten Abend. 48 Jahre alt. Ja. Du bist hörig? Gewesen. Gewesen. Erzähl es uns. Ich habe mich 85 Mal, suchte ich eine Partnerin mit Bekanntschaftsannoncen versucht. 85 Mal? 1985. Ach so, ja. Und eine Annonce war schon entsprechend abgefasst. Ich konnte mir denken, was dahinter steckt. Ich habe trotzdem aus Neugier geschrieben. Ja. Und es war eine Domina. Ach. Ja. Und der war ich dann so circa 9 Jahre hörig. In welchem Sinne? Sexuell. Sexuell. Warst du dieser Frau auch emotional verbunden? Nein. Das nicht. Wie sah diese Hörigkeit denn sexuell aus, Jochen? Beschreib das mal. Sie rief mich an, wann ich zu ihr kommen sollte. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das so im Detail jetzt erzählen kann über ein Thema. Du kannst mal anfangen. Ich bremse dich das ja mal ab, wenn es zu krass wird alles. Es fing also damit an, man bekommt ja Arm- und Fußbänder und das Halsband. Ja. Das warf sie einfach ins Studio rein. Mhm. Band mir eine Glocke an den Schwanz. Eine Glocke? Ja. Das ist ja auch apart. Eine Kuhglocke? Nee. Nein, ein Glöckchen. Ein Glöckchen, ja. Ein Glöckchen. Das bindet man dann an das Glied des Mannes. Warum? Ja, und dann musste ich das, was sie an Arm- und Halsbändern weggeworfen hatte, apportieren. Ja. Und für jedes Mal bimmen kriegte ich einen Schlag. Ach, wohin? Auf den Hintern. Auf den Hintern. Und der Hintern war nackt? Ja. Ja. Dieses Spielchen ging dann wie lange? Ja, danach hat sie mich auf den Bock geschnallt und mich geöffnet. Dich geöffnet? Ja. Deute es uns bitte kurz an, was es ist. Vibratoren verschiedener Größen. Ach so, ja. Wir verstehen alle, ja. Hm. Das nennt man geöffnet? Ja, so hat sie es genannt. Ich lerne nie aus hier. Okay. Ja, und dann, so wie sie gerade lustig war, hat sie mich ans Kreuz gebunden. Mhm. Und ich durfte, ich weiß nicht wie lange, sehr lange ihre Brustwarzen lutschen. Mhm. Oder hat mich auf ein Brett gebunden. Mhm. Und sich dann über mich gesetzt. Gehört dieses Kreuz auch zur Ausstattung ja, des Studios? Das war ein sehr, nicht nur ein sehr gutes Studio, das war das Beste, was ich erlebt habe. Mhm. Und dann, wie kann man sich das denken? Man hängt dann wirklich so richtig gefesselt an diesem Holzkreuz. Ja, ist so ein Andreaskreuz. Ja. Und während du da hängst, was passiert dann? Na, ich stehe ja. Achso, du stehst dann da. Achso, ich verstehe. Hm, ja. Breitbeinig, die Füße angebunden und die Hände angebunden. Ja. Wenn sie nicht zufrieden ist, dann wird bestraft. Mhm. Indem sie Genitalien kneift. Mhm. Floss da auch schon mal Blut? Ich hatte mal eine Partnerin überzeugen können, da mitzumachen. Die hat dann aktiv mitgemacht. Mhm. Und dann wurden die Schläge etwas härter. Mhm. Und da hatte ich durchaus häufig eine rote Striemen. Und das hat dir aber auch gefallen? Oder wo ist deine Grenze da? Es war nicht gerade angenehm. Das Angenehme war eigentlich hinterher der Orgasmus. Mhm. Obwohl wir nie Verkehr hatten. Mhm. Also ich hatte vorige Woche ein Gespräch mit einer ganz jungen Domina, die hat mir das auch so erklärt, dass es dann nie zum Geschlechtsverkehr kommt. Wie kam denn dann bei dir der Orgasmus zustande? Ich habe vor ihr gekniet, mhm. beide Füße, die waren an Ringen im Boden festgemacht, mhm. und sie hat ein Kondom übergezogen und da durfte ich selbst Hand anlegen. Ach so, ah ja. Oder sie hat mich auch mit beiden Füßen angebunden, mhm. dann meine Hände hochgezogen und mir so eine Matrosenbraut übergeschoben. Eine Matrosenbraut? Ja. Darf ich fragen, was das ist? Das Gegenstück vom Vibrator für einen Mann. Das Gegenstück? Von einem Vibrator für einen Mann. Das Gegenstück von einem Vibrator für einen Mann. Da werde ich dann noch ein bisschen drüber nachdenken, gleich, was das ist. Jochen, das ging so viele Jahre. Ja. Sie kam ab, hatte noch einen, ihr Mann hat ihr auch ab und zu gedient. Mhm. Dann hatten wir allerdings Kapuzen auf, weißt du, wie so Skifahrer, mhm, aus Leder. Mhm. Mit dem hat die auch in der Ehe ein ganz normales Sexleben gehabt. Mhm. Aber diese Frau hat das eigentlich professionell gemacht, ne? So habe ich das gerade verstanden. Semi-professionell. Semi-professionell. Mhm. Also am ersten Mal musste ich 200 Mark bezahlen, das zweite und dritte Mal 150. Und danach nicht mehr. Danach nicht mehr. Wie oft im Monat hast du sie dann gesehen, so im Durchschnitt? Einmal die Woche, zweimal die Woche. Einmal die Woche, zweimal die Woche. Mhm. Mal alle zwei Wochen. War das für dich eine Rundumerfüllung, was deine Sexualität angeht? Ja. Mhm. Hattest du während dieser Zeit auch noch einen Liebeskontakt zu einer Frau? Ja, sagte ich ja gerade. Ich hatte noch eine Partnerin. Ich hatte also in der Zeit zwei Partnerinnen. Bei der einen habe ich es mal vorsichtig angesprochen. Nee, das habe ich nicht verstanden, dass das gerade in der Parallelzeit lief. Ah ja, dass das parallel lief, hatte ich nicht verstanden. Mhm. Und die eine, die ist dann drauf angesprungen, ging mit und hat mit an mir rumgearbeitet. Mhm. Mhm. Du meinst, am Anfang unseres Gesprächs, dass du dieser Frau hörig, im wahrsten Sinne des Wortes hörig warst. Ja. Das hat neun Jahre, ne? Ja. Hat das gedauert. Wie bist du dann von der Frau weggekommen? Durch einen dummen Zufall. Ich hatte einen Unfall. Mhm. Lang hatte sie am Krankenhaus. Mhm. Sie konnte mich nicht erreichen. Und ich hatte keine Telefonnummer, nichts von ihr. Und als ich dann zum Studio kam, war es nicht mehr da. Ach. Sie war weg und du hast auch nie erfahren, wohin sie gezogen ist, was dir geworden ist. Nein. Das heißt, diese Hörigkeit wurde zwangsläufig unterbrochen. Hm. Von außen, also nicht aufgrund einer Entscheidung von dir. War das für dich eine positive Hörigkeit? Jo. Oder doch eher negativ, dass du eben quasi zwanghaft dieser Sache nachgehen musstest? Ich musste ja nicht. Naja, aber war es nicht schon ein bisschen so eine Sucht, auch dahin zu gehen? Es war Sucht, ja. Es war Sucht, ja. Genauso wie diese Sucht, Domian zu hören. So. Ja, nun ist ja eine Weile schon vergangen. Hast du dich auf der Suche nach einer neuen Domina gemacht? Ja. Und bist du fündig geworden? Nur bei professionellen. Ach so. Voll professionell. Und es ist nie wieder so gut geworden wie bei der Frau? Nee. Schade auch, ne? Dass die sich dann aber auch nie irgendwie versucht hat, sich irgendwie bemerkbar zu machen bei dir. Vielleicht hört sie das ja heute Nacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wo die abgeblieben ist. Ja. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht kriegst du heute Nacht mal einen Anruf. Ja. Jochen. Ich bin inzwischen umgezogen. Ach ja, also es wird schon schwierig. Ich mag es. Das war ein sehr schöner Einstieg in diese Woche, das Gespräch mit dir. Ich danke dir sehr herzlich. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss, Jochen. So, Freunde. Thema Hörigkeit. Darüber wird und will jetzt erzählen Jutta. Und die ist 28. Ja, hallo Domian. Jutta. Ja. Bist du hörig? Abhängig? Ja. Von wem? Von meiner Mutter. Von deiner Mutter mit 28 Jahren? Ja. Warum? Ja, warum? Sie ruft mich an und dann meint sie, ich müsste vorbeikommen und ihr helfen. Du lebst aber alleine? Ja. Mhm. Wie? Die ruft dann einfach so an und sagt hier, Jutta, zack, zack, bei Fuß, oder wie? Ja. Und was musst du dann machen? Ja, Fenster putzen. Mhm. Oder dann halt von meinen Geschwistern die Betten abziehen und beziehen. Bist du die Älteste? Ja. Ja? Wie viel gibt's denn da noch zu Hause? Fünf Geschwister. Die ganze Menge? Ja. Ja. Ja, und die machen dann halt eben halt so gut wie gar nichts zu Hause. Mhm. Du hast einen eigenen Haushalt? Ja. Bist du verheiratet oder hast du einen Freund? Oder lebst Nein. du alleine? Du lebst alleine. Ich lebe alleine. Mhm. Was machst du vom Beruf? Gar nichts. Gar nichts. Im Moment arbeitslos. Ja. Und wie oft kommt das vor, dass deine Mutter dich da beordert zu sich nach Hause? Ja, zweimal oder dreimal in der Woche. Mhm. Und du hast den Eindruck, dass du da gar nichts gegen machen kannst. Kannst du nicht sagen, Mami, heute habe ich keine Lust. Da habe ich schon alles versucht, aber... Was passiert denn dann? Ja, die meint, sie hätte so viel gegen mich in der Hand. Was hat sie denn gegen dich in der Hand? Ja, ich weiß nicht, sie meint, sie hätte so mir was gegen in der Hand und ich müsste halt auf ihr hören. Das habe ich ja schon verstanden, aber was könnte das denn sein, was sie gegen dich in der Hand hat? Nee, das weiß ich nicht. Das weißt du auch nicht? Nein. Hast du irgendwie Dreck am Stecken? Hast du mal irgendein krummes Ding gedreht oder so? Nee. Ehrlich nicht? Nein. Mir kannst du es ja sagen. Naja, hab ich nicht. Jetzt bist du ganz grell plötzlich, Jutta. Stimmt mit deinem Telefon was nicht? Müsste eigentlich mein Telefon was stimmen. Ja, ist das okay. Also wenn du dir nicht da keinen Reim drauf machen kannst, was die meint, deine Mutter, dann kannst du doch ganz einfach sagen, nee, ich bleib jetzt zu Hause, Schluss aus, basta, ich mach's nicht mehr. Ja, aber dann meint sie auch, ich bin halt das einzige Mädchen und ich müsste halt was zu Hause machen. Also, ich finde, Jutta, du sollst dich nicht ausnutzen lassen, aber, ich meine, wenn du jetzt arbeitslos bist im Moment und deine Mutter einen 5-Personen-Haushalt, einen 6-Personen-Haushalt führt, ist es ja auch ein ganz netter Zug von dir, wenn du ihr da mal ein bisschen unter die Arme greifst, ne? Ja, ich meine, ein bisschen wäre ja okay, aber... Dir ist es ein bisschen... Es wird zum Dauerzustand. Ja? Irgendwie kann ich dann auch nervig ihr nicht mehr. Wie lange bist du denn dann da zugange bei ihr in der Wohnung? Ja, 3 Stunden meistens. Und wieso sagst du kannst dann nervlich nicht mehr? Ja, weil das ist ja nicht nur das Aufräumen, dann kommen eben halt Vorwürfe, dass es halt nicht ordentlich genug ist. Ach so, das auch noch. Sie stellt da nur Ansprüche. Ja. Hilft sie dir denn wenigstens, wenn du da bist? Oder sitzt sie in der Ecke, raucht und trinkt ein Glas Bier? Nee, sie sitzt halt im Wohnzimmer und guckt Fernsehen. Während du putzt? Ja. Ja, Jutta, so geht das nicht weiter. Da müssen andere Seiten aufgezogen werden. Ja, ich... Ne, du musst ja sagen, Mutti, ich komme mal einmal in der Woche, aber dann packen wir zusammen an. Dann muss die Mutti auch die Arme hochkrempeln und dann werdet ihr zusammen die Fenster putzen und die Betten abziehen und sowas. Ja, ich habe sie ja schon gesagt, sie möchte mir ja helfen. Und da meint sie halt eben, sie kann nicht mehr, sie ist eben nicht mal die Jüngste. Wie alt ist sie denn? 2,55 oder was. Ja, und ist sie gesund einigermaßen? Ja, klar. Dann kann sie auch mit anpacken. Also Jutta, lass dich da nicht ausnutzen. Ab nächste Woche ziehst du andere Seiten auf. Ja. Ne, und ihr packt zusammen an. Und dann ist das in Ordnung. Ja. Die darf ja nicht den Eindruck haben, dass sie mit Jutta alles machen kann. Ne, du bist ja eine eigenständige, selbstbewusste junge Frau. Ja. Okay? Ja. Alles Gute. Ja. Tschüss Jutta. Tschüss, mach weiter so. Ja, ich versuch's. Ciao. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Hörigkeit. Und Hörigkeit bedeutet ja, wenn man... sich vollkommen abhängig fühlt von einer anderen Person. Dass man vielleicht blind vor Liebe ist. Oder dass eine Person einen aufgrund irgendeiner Sache in der Hand hat. Dass man vielleicht irgendwie ein Geheimnis miteinander teilt, was nicht verraten werden darf. Wenn ihr in einer solchen Situation lebt, dann ruft mich an und erzählt mir darüber. Oder aber, wenn ihr vielleicht in der aktiven Rolle seid. Das heißt, wenn ihr jemanden wie einen Sklaven behandelt, dann ruft mich auch an und erzählt mir, warum ihr das tut und wie man sich dabei fühlt. Telefonnummer 0130 2911 und die Faxnummer 0130 11 51 22. Herzlich willkommen Rolf und der ist 44 Jahre alt. Hallo Rolf. Ja, hier ist der Rolf. Hallo Domian. Ja. Es ist ja schön, endlich mal in deiner Sendung zu sein. Finde ich auch. Ich finde, ihr seid eine tolle Geschichte. Danke. Ich muss sagen, ich bin von einer Frau, ja, ich sag mal sexuell abhängig. Hörig. Aber das ist keine Domina. Nein, das ist eine ganz normale Beziehung, die auch ganz normal angefangen hat, wo ich gedacht habe, ja, das wird eigentlich die Beziehung deines Lebens. Wann hat die Beziehung angefangen? Die hat 1995 angefangen. Ich hatte mich von meiner Frau getrennt und wir haben uns also per Zufall also kennengelernt. Sie ist Immobilienmaklerin, ich habe eine Wohnung gesucht und dann haben wir uns gesehen und das hat also reingehauen, ohne Ende. Und hat sie dir wenigstens auch gleich eine gute Wohnung vermittelt? Ja, das eine ganz so. Tolle Wohnung. Ja, ganz toll. Das ist dann immer, ich sag mal, so ein Auf- und Abspiel gewesen. Ich habe immer da gesessen, gewartet. Das heißt, sie hat eigentlich immer bei mir aufgetankt. Wenn so ein Notruf wieder rüberkam, ich war immer für sie da. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Nur, wenn ich diesen Notruf abgesetzt habe, dann war immer irgendwas anderes, warum sie nicht mit mir zusammen sein konnte. Also sie hat sich auch in dieser Beziehung schon von Anfang an ausgenutzt, kann man so sagen? Ja, ich denke mal. Ja, jetzt hast du gerade am Anfang das so formuliert, dass du sexuell auch von ihr abhängig bist, hörig bist. Inwiefern? Ja. Ich muss dir dazu sagen, ich habe in meinem Leben, ich sag mal, es gibt viele Männer, die mit sowas angeben, aber ich habe sehr viele Frauen gehabt. Und ich habe eigentlich mit jetzt fast 45 Jahren immer gedacht, ich hätte alles kennengelernt. Mhm. Jetzt müssen wir kurz zwischendurch natürlich fragen. Der aufmerksame Zuhörer fragt sich jetzt natürlich zu Hause, wie viele Frauen hatte Rolf bisher mit seinen 44 Jahren? Also ich denke mal, es hat eine Zeit gegeben, ich sag mal, das war so Mitte der 80er Jahre, da habe ich sie gewechselt wie andere ihre Hemden. Das sagt uns noch nicht so viel über die Zahl. Sag mir über den Daumen. Ich kann dir die Zahl nicht sagen. 100, 200. Ich sag mal, es war so, wenn ich am Wochenende immer Lust hatte, ich sag mal so, alle zwei oder drei Wochen habe ich mir wieder eine gesucht. Mhm. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Ja, die Zahl kann ich dir also nicht sagen. Du würdest die gar nicht wiedererkennen, wenn die auf der Straße liegen. Nein, absolut nicht. Ein schlimmer Finger also. Du hast viele Frauen kennengelernt, viele Erfahrungen gemacht, aber sowas ist dir noch nicht untergekommen, wolltest du erzählen, wie mit dieser Frau? Ja, ich muss dazu sagen, zu meiner Person, ich bin trockener Alkoholiker. Mhm. Ich habe also letztes Jahr eine Therapie gemacht. Mhm. Und vor dieser Therapie ist auch einiges passiert. Mhm. Diese Frau hat also eine Art, mich zu provozieren, sag ich mal, indem sie zum Beispiel den Telefonhörer auflegt, nicht mehr dran geht. Mhm. Und dann ist also eine Geschichte passiert, da war ich auch voll bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und dann bin ich also zu ihr rüber und dann habe ich sie auch geschlagen. Mhm. Und dann bin ich in die Therapie gegangen und habe also wochenlang von ihr nichts gehört. Mhm. Und ich bin verrückt geworden vor Sehnsucht in dieser Therapie, weil ich gedacht habe, Mensch, vielleicht meldet sie sich ja. Mhm. Und irgendwann kam der Anruf. Ja. Und da war sie wohl 14 Tage in Amerika gewesen, um mich zu vergessen. Aber das ist alles nicht gelungen. Du wolltest uns aber erzählen von der sexuellen Hörigkeit, was da ist. Das ist also so stark, ich weiß nicht, Domian, wie ich dir das beschreiben soll. Wir machen also Dinge, sag ich mal, wir sind in dieser Hinsicht so offen, das ist so eine Leidenschaft, die... Ich weiß es manchmal mit Worten nicht zu erklären. Sag uns doch mal so andeutungsweise, was für Dinge ihr macht, die dich so vom Stuhl hauen, obwohl du so viel Erfahrung hast. Ja, ich sag zum Beispiel mal, wir machen Analverkehr. Mhm. Und wir haben für gewisse Dinge immer so unheimlich schöne Worte auch gefunden. Zum Beispiel Analverkehr ist bei uns Blümchensex. Jetzt lacht das nicht. Das heißt bei euch Blümchensex? Ja. Und wenn wir davon sprechen... Das ist also eine ganz tolle Sache. Ich konnte noch nie so... Da kriegtest du wahrscheinlich damals ganz spitze Ohren, als ich hier in der Sendung vom Blümchensex gesprochen habe. Ich habe das gehört. Hast du gedacht, weiß der etwa Bescheid von uns? Nein. Aber auch so andere Dinge, zum Beispiel... Verrate uns doch noch so ein Kosewort von euch beiden. Was haben wir denn sonst noch? Wir bezeichnen zum Beispiel... ich sag dir jetzt mal ein Wort, Flöchen. Weißt du, was Flöchen ist? Nein. Das ist ihre Muschi. So. Wie? Das ist Flöchen. Oder wir machen Füße krabbeln. Ich krabbel ihre Füße. Ja. Das ist so wahnsinnig toll und so intensiv. Ich genieße das auch. Ja? Was ist denn, Rolf, was ist denn in eurer Sprache das Gegenstück zu Flöchen? Also, wie wird dein bestes Stück genannt? Du, ich denke, da haben wir bisher noch gar kein Wort. Hey, aber da wird's aber höchste Eisenbahn. Da haben wir noch gar kein Wort. Der Kleine, der natürlich nicht klein ist, davon gehe ich aus, der Kleine muss natürlich benannt werden irgendwie. Ja, da... Das ist jetzt die Aufgabe, ne? Dass ihr in den nächsten Tagen euch da mal einen schönen, schönen Begriff, schönen Namen ausdenkt. Jürgen, vielleicht sind das auch Sachen, die auch wieder da hineinspielen, dass ich irgendwo... ich sag mal so, an der Seite gestellt werde. Also, im Klartext, ihr macht ziemlich abgefahrene Sachen im Bett, die dir gut gefallen. Ja. Und die gefallen dir so gut, dass du gar nicht loskommen kannst von dieser Frau. Ja. Dass die Sexualität und die Leidenschaft einen so großen Stellenwert eingenommen hat in eurer Beziehung, dass du wirklich dich vollkommen von ihr abhängig fühlst. Pass auf, ich muss noch eben eins loswerden dazu. es ist auch, sie ist also dann auch mit in die Therapie hineingekommen im letzten Jahr. Wir haben also ein Partnerseminar dann auch gemacht. Mhm. Ich habe also auch aus meiner Ehe zwei ganz, ganz tolle Jungs. Mhm. Die werden dieses Jahr 8 und 9 Jahre alt. Mhm. Und dann habe ich über Dritte, sag ich mal, erfahren, dass sie mich heiraten wollte. Warum sagt sie dir das nicht selbst? Das ist doch eine schöne Sache. Ja, nur sie geht, sag ich mal, immer wieder davon zurück. Und mir tut es in der Seele weh, wenn meine Kinder bei mir sind. Mhm. Die sind regelmäßig bei mir. Wenn zum Beispiel der Kleine dann fragt, hör mal, was macht sie, wo ist sie? Mhm. Ich weiß nicht, was ich dem Kind sagen soll. Rolf, es ist eine komplizierte Geschichte, die euch miteinander verbindet, ne? Merke ich. Wäre denn dein Traum, letztendlich vielleicht ganz von ihr loszukommen? Oder wäre dein Traum, sie ganz zu bekommen, und wirklich dann auch zu heiraten irgendwann? Also mein absoluter Traum ist, wenn ich ganz ehrlich bin, dass sie für immer bei mir ist. Dass sie für immer bei dir ist. Mhm. Ich habe also auch Phasen, wo ich denke, ich sollte mich von ihr lösen. Mhm. Ja. Nur wie gesagt, ich stehe im Moment so dazwischen und ich habe eigentlich, das sage ich jetzt an dieser Stelle mal ganz ehrlich, mhm, ich habe also wirklich die Angst, dass ich irgendwann wieder anfange zu saufen. Mhm. Ich meine, dann wird es natürlich sehr bedenklich. Ja. Ne? Dann musst du die Notbremse ziehen, wenn das solche extreme Ausuferungen hat. Ansonsten ist es natürlich toll, wenn man so eine extreme Leidenschaft miteinander hat, sexuell. Ja. Aber es muss dann auch eine Gleichberechtigung da sein in der Beziehung. Das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Nur, wie gesagt, ich muss irgendwo da eine Lösung finden und ich stehe da, ich weiß nicht, wie ich an diese Lösung herankommen soll. Die können wir natürlich in dieser Sendung jetzt nicht finden. Mhm. Würdest du gerne mit meiner Psychologin, die Petra ist heute Nacht hier, ja, das wäre vielleicht noch ein paar Worte reden? Das wäre unheimlich toll. Ja, das funktioniert so, du weißt, dass du auflegen musst und die Petra ruft dich gleich an. Mhm. Ne? Und die Denkaufgabe ist in den nächsten Tagen, ne? Flöchen braucht ein Gegenstück Namen. Ja. Ne? Ist klar. Jürgen. Tschüss, Rolf. Ich sag ganz lieben Dank. Ich bedanke mich für dein Vertrauen. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, was habe ich denn hier auf meinem Monitor stehen? Ja, wir stehen Zippo, grüßt alle, die ihn kennen. Das verstehe ich nicht. Das muss ein Irrtum sein. Dann machen wir weiter mit Gundula. Und Gundula ist 37. Hallo. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Gundula. Morgen. Ja, also Thema Hörigkeit. Ja, genau. Also bei mir ist das eigentlich auch Hörigkeit. Und zwar bin ich meinem Mann hörig. Warum? Ja, warum? Ich liebe ihn abgöttisch. Aber er liebt dich nicht abgöttisch. So, ja, weiß ich nicht. Deswegen rufe ich an, weil ich mir da nicht ganz sicher bin. Mhm. Also er kommt aus Indien und er ist Moslem. Mhm. Und so wie du weißt, haben Moslems ja so ihre eigenen Arten zu leben. Mhm. Nicht? Also da hat man immer das Gefühl, also es ist leider so, dass die Frauen eben, die Männer stehen etwas höher als die Frauen. Mhm. Und also die Frau muss quasi das machen, was der Mann sagt. Mhm. Und da habe ich immer so ein bisschen Probleme mit. Wie lange seid ihr beiden denn verheiratet? Jetzt am 3.2. genau 3 Jahre. 3 Jahre. Mhm. Nicht? Und fast 5 Jahre zusammen, nicht ganz. Woran merkst du denn, dass dass da bei euch schon so ein Unterschied besteht? Ja, wann behandelt er dich so quasi von oben herab? Ja, also seine ganze Art. Also wenn er zum Beispiel, das geht los, wenn er sagt, hol mir das, dann muss ich aufstehen und das holen. Mhm. Nicht? Oder wenn er irgendwas möchte, dann muss das sofort passieren. Wenn ich was möchte, wenn er Nein sagt, ist Nein. Also ich habe quasi nicht meine eigene... Also so ein bisschen Pascha. Ja, richtig. Nicht? Und bist du Hausfrau? Ja, naja, ich arbeite auch, aber nur aushilfsweise. Ja, aber er lässt sich dann zu Hause auch bedienen? Ja, natürlich. Obwohl er auch wohl mal was tut, nicht? Aber das kommt dann von ihm aus. Also also es ist eben so, dass er immer sagt, das wird gemacht und das wird gemacht und so muss das laufen. Mhm. Und ich meine, er hat auch seine guten Seiten, aber es ist eben häufig so, dass ich immer das Gefühl habe, also er versucht mich immer unterzubuttern. Er will immer der Big Boss sein. Das sind ja negative Aspekte, die du jetzt nennst. Ja, ne? Und auch, dass er mich schon ein paar Mal geschlagen hat. Das hat er auch schon gemacht. Da bin ich auch nicht so gut mit fertig. Also ja, ich bin, es ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr her, da bin ich auch im Frauenhaus gewesen. Und ich habe auch ihm gesagt, also passiert das nochmal, also ich kann das nicht mehr, nicht? Also ich. Wie ist es denn zu dieser Gewalttätigkeit gekommen? Ja, einfach nur, weil ich eben gegengesprochen habe. Um was ging es da? Oh, um was ging es da? Das sind alles Kleinigkeiten. Von mir. Ja, das ist einfach nur, also, wenn irgendwas nicht passt. Könnte irgendwas sein, dass er sagt, hol mir mal das und du sagst, nee, ja, warum soll ich das holen? Und dann eskaliert das und dann hast du eine, wie hat er dich denn geschlagen? Ja, so einen ins Gesicht, offen so ins Gesicht. Also da standen wir in der Küche und er machte Essen und meistens ist es immer so, dass wir eine Woche lang vorher miteinander nicht richtig reden. Und dann habe ich irgendwas gesagt, was machst du da? Und dann hat er sich einfach umgedreht und mir quasi durchs Gesicht. Und also ich war so erschrocken und dann hatte ich mich angezogen und bin einfach abgehauen und ins Frauenhaus. Und wie gesagt, da hat mein Bruder mich dann rausgeholt. Was haben denn die Betreuerinnen im Frauenhaus zu dir gesagt? Ja, die haben auch gesagt, also ich soll lieber die Finger davon lassen. Mhm. Und und dann hat mein Bruder mich da halt rausgeholt, weil die wollten das nicht. Und dann... wie hat er dich denn behandelt, als du dann wieder zurückgekommen bist? Ja, also erst... Er ist zurückgekommen. Er hat, wir haben erst vorher groß darüber gesprochen und dann habe ich gemerkt, er hat zwar ein bisschen eingelenkt, nicht ganz, aber ich war im Endeffekt wieder so hörig, ich bin so wieder zurückgegangen, weil ich ihn eben wollte und das alles schon wieder... Gundula, jetzt erkläre mir bitte, was liebst du so abgöttisch an diesem Mann? Den ganzen Mann. Ja, was macht diesen Mann aus? Was ihn sehr ausmacht, hast du uns gerade schon beschrieben. Ja. Was macht ihn denn positiv aus? Was macht ihn positiv aus? Also er ist er trinkt nicht, er raucht nicht. Naja. Er ist, ja, nein, ich meine jetzt nur so, also er ist nicht, ja, er sieht gut aus, mhm. nicht? Er ist, ich meine, vielleicht auch dieses Dominante, mhm. Groß und, also das macht auch. Also in gewisser Weise magst du auch das Dominante. Ja, ich mag das wohl. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Ne? Ja, also wenn ich mit Mann zusammen bin, dann möchte ich mich auch wohlfühlen bei dem Mann und auch geborgen fühlen. Ist es sexuell für euch befriedigend, für dich befriedigend? Absolut, ja. Absolut. Da haben wir keine Probleme mit. Habt ihr Kinder? Nein. Und das ist auch so ein Punkt, also die möchte er auch nicht. Die möchte er nicht, du möchtest aber schon. Nein, ist das Problem, ich bin auch noch 10 Jahre älter als er und er fühlt sich noch jung und haben wir heute noch drüber gesprochen und er sagt auch, ich sage, ja, denk doch mal an mich. Mhm. Ich sage, ich werde in dem Moment gar nicht gefragt. Mhm. Nicht nur immer, er erzählt und alles, was er macht, das wird gemacht und was ich fühle oder was ich denke, das steht einfach nicht so. Mhm. Gundula, jetzt hast du mir so lange was erzählt von ihm und vor allen Dingen auch diese negativen Sachen. Ja. Und ich finde, ich sage es, ich werde auch nicht müde, in dieser Sendung das so zu sagen. Männer, die Frauen schlagen, verdienen diese Frauen nicht. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, als eine Frau zu schlagen, überhaupt Menschen zu schlagen. Mhm. Da gibt es auch gar keine Entschuldigung für. Das ist nur idiotisch. Ja. Und das ist armselig und primitiv. Ja. Und wenn er sich so weit herabsetzt und greift zu solchen Mitteln, dieses ist eigentlich schon Grund genug, finde ich, jemanden, einen Partner zu verlassen. Finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Also da fällt mir fast gar nichts mehr ein, wie man das irgendwie rechtfertigen könnte. Ja, vor allen Dingen, wie du die Situation jetzt gerade auch beschrieben hast, dass er dir einfach da eine scheuert, nur weil du mal deine eigene Meinung sagen wolltest. Ja. Er hat es aber nun schon eine ganze Zeit nicht mehr getan, auch jetzt bei unserem Streit. Also wir haben jetzt 3 Tage reden wir nicht miteinander, laufen ja auch so aneinander vorbei. Was ich aber auch so schlimm finde, ist, dass du das Gefühl hast, und so hast du es mir gerade geschildert, dass du als Person überhaupt nicht zum Zuge kommst. Ja, dass alles sich nach seiner Pfeife... Ja, genau, das ist mein ganzes Problem. Mhm. Ne? Dass ich hab so viele Sachen, die ich ihm so gerne mal sagen möchte, was mir an ihm nicht passt. Aber ich habe Angst davor, das zu sagen, weil ich weiß, er flippt dann aus. Mhm. Ich möchte Gundula, gern mal... Das ist keine Basis für eine lange Ehe. Nee. Ich sag dir das jetzt so ganz klar. Diese Angst vor ihm immer, ne? Das ist es nicht. Ich bin ja drauf und dran, mich zu trennen. Ich will ja gehen. Mhm. Ich krieg diesen Absprung nicht, ne? Weil ich ihn eben so liebe und ich kann mir nicht vorstellen, ohne ihn zu leben. Das ist einfach für mich... Kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde, eigentlich sollte so eine Aktion, wenn eine Frau geschlagen wird von ihrem Mann, das sollte schon dicke Risse in das Liebesgefühl versetzen. Das hat es schon, das ist richtig, das stimmt. Das hat es bei mir auch. Aber und denk doch mal verdammt noch mal auch an dich, Gundula. Du bist eine junge Frau noch. Ja. Du musst auch deine Bedürfnisse und dein Leben auch durchziehen und durchsetzen. Ja. Du bist doch nicht auf jetzt da, nur um diesem Mann da zu dienen. Nein, meine Freunde, meine Eltern, alle sagen, ich habe mich dermaßen verändert in meiner ganzen Art. Ich war früher ganz anders. Heute bin ich so zurückhaltend, nicht mehr lustig und ich bin eben ganz anders geworden. Nicht? Meine Eltern sagen, es war nicht auch immer nur negativ gemeint, aber ich habe mich eben auch durch ihn richtig verändert. Ne? Es ist natürlich nicht, wir können nicht in 5 oder 10 Minuten hier eine ganz komplexe Eheberatung machen. Nee. Ich kann dir nur meine private Meinung sagen, was du mir aufgrund dessen, was du mir gesagt hast. Ja. Ich finde es zum Kotzen, was der mit dir macht. Ja. Und ich finde, dass du perspektivisch den Absprung von diesem Mann schaffen solltest. Aber ich würde dir auch gerne mal anbieten, dass du in Ruhe mit meiner Psychologin noch mal ein bisschen redest. Ja, sicher. Würdest du das gerne machen? Ja, klar. Mhm. Dann lege auf und du wirst gleich angerufen. Ja, du. Und ich hoffe, dass du das Richtige für dich entscheidest und die Kraft auch findest, da rauszukommen. Ich hoffe es auch. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Gunther. Okay. Tschüss. Boris. Oder Boris. Ja, genau. Hallo Jürgen, hallo Domian-Fans. Mein halt. Ding. Du bist 29. Richtig. Ja. Mein Ding ist also, ich bin mit einer Partnerin zusammen gewesen, beziehungsweise verheiratet gewesen, die mir hörig war. Ah ja, die andere Seite. So, genau, die andere Seite. Mhm. Warum war sie dir hörig? Ja, in allen Lebensbeziehungen, die man sich vorstellen kann. Ist eigentlich eine recht schöne Sache einerseits, andererseits aber auch ganz fürchterlich, weil man kommt sich so vor wie der König, der man gar nicht sein will. Ist es nicht irgendwie letztendlich auch sehr langweilig? Nein, es gibt ja immer wieder neue Aspekte, über die man teilweise auch schon wieder lachen kann. Also Freunde von mir, die haben sich teilweise auch kaputt gelacht, als ich da mit meiner Frau so rumgesprungen bin, wie ich es eigentlich heute gar nicht mehr machen würde. Ne? Auch nur zur Gesamteinordnung, wie lange warst du mit ihr zusammen? Ich bin, glaube ich, 9 Jahre in der zusammen. 9 Jahre? Ja, erst war das los, dann jetzt Entscheidung lebend. Jetzt Entscheidung lebend. War das von Anfang an so oder hat sich das so entwickelt im Laufe der Jahre? Ich hätte eigentlich anfänglich die Auffassung, dass das eine Person war, die eigentlich im Leben so eine führende Hand braucht. Mhm. Hat dir das gefallen, als du das Gefühl so verspürt hast? Ich hätte mich eigentlich immer als der Stärkere gesehen, als derjenige, der über etwas mehr Lebenserfahrung verfügte und der eigentlich in der Rolle war, diese Frau irgendwo auf den richtigen Weg lenken zu müssen. War die viel jünger als du? Nein, eigentlich nur ein Jahr. Ein Jahr jünger als ich. Mhm. So, in welchen Bereichen kam das dann immer mehr zum Tragen, dass sie dir hörig war? Es hat angefangen auf ihrer Arbeitsstelle. Sie war Arzthelferin und es hat irgendwelche Kompromisse oder Probleme gegeben in dem im Job. Und da habe ich dann also praktisch gesagt, was ich würde mir also nicht so auf den Roller nehmen lassen. Komm, den Job, nee, kündigst du, fängst du sofort was Neues an, weil du kannst einen neuen Job kriegen, ist also kein Ding für dich irgendwie groß arbeitslos zu sein. Mhm. So, und sie hat sich also nicht getraut, überhaupt nur den kleinsten Anschein zu machen, da irgendwie in den Sack zu hauen. Mhm. So, daraufhin habe ich dann die Zügel in die Hand genommen, bin mit ihr dahin und gesagt, so, liebe Chefin, lieber Chef, meine Frau oder meine Freundin hat das nicht nötig, sich das bieten zu lassen, die Traktationen, die hier von ihnen ausgehen. Und das ist jetzt die Kündigung, die haben sie schriftlich und... Also du hast das eingefädelt. Ich habe das praktisch. Und sie hat... Ich war der Wortführer da. Sie lief wie so ein kleines Kind... Ein kleiner Hund hinterher und sagte dann nur, ja. Gab es denn überhaupt irgendeinen Bereich, wo sie so auch ihre eigene markante Seite gezeigt hat? Gar nicht. Ich kann aber wirklich jetzt nachdenken, es gibt keinen Bereich, der mir sofort einfällt. Mhm. So, und andererseits, man kommt sich irgendwo auch, ja, sagen wir mal, stark vor als Mann. Was jetzt, bitte nicht missverstanden. Ging es denn bei euch auch so weit, wie wir haben es gerade in einem vorherigen Gespräch gehört, warst du gewalttätig auch ihr gegenüber? Ja, bin ich da mal irgendwo durchgedreht, gehört aber nicht mit dazu, ist aber eine ganz andere Sache. Aber ich sag mal, zu der Sache Hörigkeit eigentlich nicht. Mhm. Es ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man... als Mann da steht und sagt, pass auf, das Auto ist grün, obwohl es blau ist, und die Frau sagt, dann ist okay, der Wagen ist grün. Hast du den Eindruck gehabt, dass sie letztendlich vom Naturell so ist, dass sie das braucht, dass sie so eine starke Persönlichkeit braucht? Oder hast du den Eindruck gehabt, wie gerade das die Gundula gesagt hat, dass sie doch auch ihre eigene Meinung hat und sich nur nicht getraut hat, sie zu sagen bei dir? Ja, sicher, aber das war irgendwo eine Person, die selber auch einsah, alleine nicht lebensfähig zu sein. Hört sich jetzt blöd an, aber ich sag mal, im übertriebenen Sinne soll es so sein, ne? Mhm. So, und letztendlich hat sie sich wohl auch darauf verlassen, meine führende Hand zu greifen und in allen Situationen, wo irgendwo ein Problem war, auf meinen Rat zurückzukommen und den hat dann letztendlich zu befolgen, ne? Hast du dich bedienen lassen von ihr auch? Ja. Fällt mir gerade ein lustiges Beispiel ein, aber ich habe das nachher ins Lächerliche gezogen, weil... Mhm. Könnte also keiner verstehen, dass man einen so hörig sein kann. Ich hätte dann auf der Couch gesessen, ich bin ja so recht ein bequemer Mensch auch, habe mir Zigarette angezündet und irgendwann wurde die Asche dann so lang, dass sie abgeascht werden musste und da habe ich dann gesagt, ein Aschenbecher bitte. Hat sie mir gesagt, nee, hol dir mal selbst einen Aschenbecher. Da habe ich dann gesagt, Aschenbecher. Und da kam kein Aschenbecher, wir haben am Boden geascht, da ruckzuck kam sie mit dem Aschenbecher herbeigelaufen. Mhm. Ist jetzt eine ganz blöde Sache, für die ich mir auch ein bisschen nochmal schämen. Macht das aber deutlich, dass das ist das beste Beispiel, was mir da einfällt. Also, sie war eigentlich deine Sklave, ne, all die Jahre. Sie war meine Sklavin, ja, aber jetzt nicht so zu verstehen, dass ich sie voll ausgenutzt habe, sondern ich fühlte mich eigentlich in der Rolle des Beschützers, des Chefs eben, oder? Also, und diese Rolle hat dir eigentlich auch gefallen? Hat mir eigentlich gut gefallen, weil ich sag mal, wir haben dadurch keinen Nachteil erlitten. Du hast keinen Nachteil. Ja, das kannst du gar nicht beurteilen. Sie auch nicht. Das wirst du schwer beurteilen können, was das in ihr ausgelöst hat oder bewirkt er die ganze Zeit. Da bist du zu involviert in die ganze Kiste jetzt. Ich kann wirklich sagen, sie hat natürlich auch keinen Nachteil gehabt, weil ich habe die Sache zwar irgendwo ausgenutzt, aber ich habe sie im Prinzip immer auf den Weg gelockt oder geführt, der letztendlich auch besser war für beide. Bist du denn so gepolt? Wirst du dir immer wieder Frauen suchen, die schwächer sind als du? Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe also jetzt diese Beziehung dann beendet. Wir leben jetzt Entscheidung. Ich lebe mit einer neuen Partnerin zusammen. So, und ich habe mich dabei selber erwischt, wie ich dann versuchte, mit der neuen Partnerin diese gleiche Masche aufzuziehen. So, und da bin ich dann ganz fürchterlich auf die Nase gefallen. Da war mir nämlich dann gezeigt, wo es lang geht. So, und das war überhaupt nicht der Fall, dass ich das so durchziehen konnte, wie ich vorher gemacht habe. Also du hast jetzt eine gleichberechtigte Partnerin, kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Und fühlt sich dabei auch wohl? Ich fühle mich dabei wohl. Kannst du dir vorstellen, du hast jetzt diese eine Seite so erlebt, dass du vielleicht irgendwann mal in die Rolle kommst, dass du einer Frau gegenüber ganz ganz abhängig wirst und ganz hörig? Nie. Nein. Ich kann mich sicherlich anpassen, aber ich werde einer Frau nie abhängig irgendwie gegenüberstehen. Wenn man so lange so etwas miterlebt... Und miterlebt hat, auch jetzt im Nachhinein oder währenddessen sogar. Gab es da nicht auch schon mal Zeiten, wo du sie verachtet hast, weil sie so schwach ist? So ganz in dir drin, ganz heimlich? Ja, verachtet ist vielleicht... Verliert man nicht die Achtung vor so einer Person? Ja, doch, ja. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Nur verachtet ist vielleicht die falsche Wortwahl. Aber man weiß immer, auch du bist der König und du bleibst der König. Und man sagt, ah, dann sagt die auch, ah, ne? Also irgendwo eine Sache, die war ja so eingefahren... Ich kenne das so auch aus dem privaten Bereich oder auch aus dem beruflichen Bereich, dass ich, wenn ich merke, dass jemand nur so gepolt ist, dass ich wirklich nach einer gewissen Zeit dann diese Person verachte, weil ich Am meisten beeindruckt mich immer, wenn jemand halt sein Ding auch macht und durchzieht. Und man auch kann mal von der Führungsperson immer nur raufgucken und aber nie runtergucken. Mm-hmm. Ne? Und das ist genau das gewesen, was sie wahrscheinlich auch hatte. Die hat immer nur gedacht, boah. Ja, also, und ich stand dann natürlich mal selbstverständlich. Ich habe eine sehr schöne Zeit genossen, muss ich auch sagen. Also du hast jetzt eine gleichberechtigte Partnerin, eine Partnerschaft, in der du dich wohlfühlst. Ja. Würdest du dennoch vielleicht auch gar nicht ausschließen, dass sowas noch mal passieren könnte, dass du eine Frau hast, die so ist, wie die war? Bei meiner jetzigen Partnerin unmöglich. Und bei der unmöglich, ist mir klar. Unmöglich. Dann später mal. Und ich habe eigentlich die Gedanken, mit der Partnerin zusammenzubleiben. Dann soll das auch so sein. Danke. Boris, alles Gute. Jürgen. Tschüss. Ciao. 1.34 Uhr, nein, exakt 1.35 Uhr, wegen diesem machen wir Pause. Fax habe ich gerade reingereicht bekommen von Eva aus Kiel und Eva schreibt, hallo Domian, ich höre es schon wieder heraus. Bei dir ist ein Schnupfen im Anmarsch. Und das stimmt auch. Ich glaube, das sind die Folgen des Karnevals. Und die Eva schickt mir gleich ein Rezept dazu. Ein heißer Tipp. Versuche unbedingt heute Abend, ein ganz ausgefallener Tipp ist das sogar, versuche unbedingt heute Abend, noch heute Nacht, eine heiße Zitrone zu trinken, das ist ja eine tolle Sache. Rezept, eine ausgequetschte Zitrone in einem Glas heißes Wasser anrühren, süßen nach Belieben und löffelweise trinken. Ich danke für die Anteilnahme, aber ich habe ein viel besseres Hausmittel. Ich nehme immer, jetzt werden viele sagen, wie kann er das? Wie hält er das aus? Ich nehme immer lauwarmes Salzwasser und ziehe das Salzwasser durch die Nase hoch, damit das hinten schön runterläuft. Das ist sehr unangenehm. Aber das desinfiziert wunderbar und ist, wie ich neulich gelesen habe, wirklich ein uraltes Hausmittel und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also richtig einziehen und dann läuft das dann wieder aus. So, unser Thema heute Nacht heißt Hörigkeit. Wer von euch fühlt sich wie ein Sklave und hat Lust, mit mir darüber zu reden? Oder wer von euch hält sich einen Sklaven? 0130 2911, die Telefonnummer, die Faxnummer 0130 1151 22. Die nächste Anruferin, das ist Daniela und die ist 20. Ja, hi. Hi Daniela, du bist dran. Okay. Ja. Ich habe ein großes Problem mit meinem Freund. Ja, Daniela, ein paar Bitten. Du musst bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise drehen. Okay. Ja, und du musst schön nah an den Telefonhörer gehen, damit wir dich gut verstehen. Funktelefon, wenn ihr das was sagt. Schon mal gehört, ja. Ich habe ein Problem und zwar mit meinem 21-jährigen Freund. Mhm. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass ich ihm eigentlich nur von A bis Z seinen Haushalt, seinen in Anführungsstrichen Arsch sauber halte und eigentlich an Entgelt von ihm nichts bekomme. Anstatt er entzieht sich von mir, ruft 0190er Nummern an, beziehungsweise geht mir mit einer Adressenjungen fremd. Und das finde ich irgendwo ein bisschen krass. Lebt ihr zusammen auch in einer Wohnung? Wir leben zusammen in einer Wohnung mit einem Kind sogar. Mit einem Kind, das ist dein Kind. Euer Kind. Euer Kind. Mein Kind, er ist seit einem halben, also als er klein, ein halbes Jahr alt war, hat ihn übernommen und hat gesagt und hat eigentlich alles für ihn gemacht, von A bis Z. Also er ist nicht der Vater. Er ist nicht der genetische Vater, aber ansonsten, der Kleine ist... Du musst für ihn alles machen in der Wohnung. Richtig. Alles, wirklich alles. Richtig, du bist die Putzfrau und die Waschfrau und... Richtig, alles, komplett, die Nummer durch. Aber du hast nicht den Eindruck, dass da noch viel Liebe im Spiel ist. Von seiner Seite aus, meine ich. In gewissen Punkten schon, weil er mir in gewissen Punkten halt sagt, dass er mich liebt. Zu speziellen Augenblicken halt, wenn wir ohne das Kind sind. Mhm. Wenn wir ganz zu uns alleine sind und wir mal einen Tag zu uns alleine hatten, mhm. danach vergöttet er mich eigentlich, mhm. wie er jedenfalls sagt. Hast du den Eindruck, dass das Kind zwischen euch jetzt doch steht? Nicht nur das Kind. Ich habe das Gefühl, dass ich selber vielleicht auch ihm irgendwie im Weg stehe. Mhm. Nur irgendwo liebe ich ihn zu sehr, dass ich ihn freigeben könnte. Mhm. Wie lange läuft diese Beziehung jetzt schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Und er geht fremd mit einem 13-jährigen Mädchen? Ja, richtig. Ich könnte es nicht glauben, aber es ist so. Das war... sind 8 Jahre dazwischen und das Mädchen hat sich in den verliebt und alles pipapo ist. Er ist 21? 21. Richtig. Und du bist ganz sicher, du hast die Informationen aus erster Quelle? Aus seiner Quelle. Aus und seiner... ich habe es genau auf dem ersten Tag an, habe ich es in Verdacht gehabt, weil mhm. halt Gerüche an ihm waren, die neu waren. Mhm. Alles andere war einfach an ihm neu. Es lag auf einmal eine Telefonnummer im Auto und alles solche Sachen mhm. priesen einfach darauf hin, es muss was anderes sein, ja? Ist das denn eine regelmäßige Sache? Treffen? Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Er macht das halt so. Und er, du weißt, er hat es jetzt dieses Mal gemacht und sagt, es ist in Ordnung für ihn und meine ganzen Freunde, alle, die ich kenne, mein ganzer Bekanntenkreis mhm. hat es mitbekommen. Daniela, er sagt, hat den Mund gehalten darüber, ja? Und alle haben mich angelogen, weißt du, und ich stehe genau als Letzte ganz hinten an mhm. und kriege es zu hören und alle Leute haben mich angelogen und haben es gewusst. Mhm. Mit den 13, ich verstehe das nicht, ich verstehe es. Wie rechtfertigt? Ich verstehe das nicht. Wie rechtfertigt er sich denn vor dir? Ihr seid ja nun... Dass er einfach mal Lust drauf hatte. Ach ja, toll. Mhm, toll. Das ist so. Mhm. Das ist mein einziges Argument. Du hältst es für möglich, Lust da drauf. Du hältst es für möglich, dass da auch noch andere Dinge laufen. Ich weiß es nicht. Ja, ich halte das schon für möglich, so wie du den schilderst. Ich habe so viel für ihn bisher getan. Mhm. Irgendwo. Bist du finanziell... Emotional, rein emotional habe ich sehr viel für ihn getan, weißt du, mhm. die ganze Zeit, immer wieder. Und ich habe einfach viel zu viel von ihm nichts zurückbekommen. Daniela, vielleicht hast du das Gefühl, dass ich von ihm ausgenutzt werde einfach. Das Gefühl allerdings habe ich auch. Und vielleicht hast du viel zu viel emotional getan. Nach dem Motto, dass der das Gefühl hat, mit der kann ich das ja machen. Ja, richtig. Ne? Richtig. Du bist ja ein Spielball in seinen Händen. Richtig. Und das haben mir schon viele Leute gesagt. Und mhm. ich habe es selber schon gedacht. Und ich habe es ihm schon bestimmt vor einem halben Jahr irgendwo unter die Nase gehalten, weil ich grundsätzlich, wenn ich gewisse Dinge im Kopf habe, ihm das auch vors Gesicht sage halt. Und wie reagiert er dann? Nein, es ist nicht so, dass was alle anderen Leute sagen, mhm. ist egal. Ist er zu dir auch aggressiv? Ja. Schlägt er dich auch? Hat er, ja. Hat er auch schon? Ja, schon. Mein Gott, das nehmt ihr Mädels alle so hin, das ist doch unglaublich. Das darf man doch nicht hinnehmen. Was soll ich denn machen? Du sollst den verlassen. Ich bin fast 20, ich habe ein Kind, was soll ich denn machen? Aber Daniel, das ist doch kein Grund, weil du 20 bist und ein Kind hast, mit so einem Typ dann zusammen zu bleiben. Ich der dir diesen Typen. Ja, aber dann solltest du vielleicht noch, auch... Weißt du, weil es gab ja irgendwo noch positive Situationen zwischen uns beiden. Ja, aber wie lange liegen die denn jetzt schon zurück? Und sieh doch mal, halte... Immer wieder zwischendurch. Ja gut, das ist es ja. Ja, das kann ich ja auch gut verstehen, dass man hin und her gerissen ist. Aber man muss dann doch aber auch immer wieder die sehr vielen negativen Situationen sich auch vor Augen fühlen. Und was für eine Demütigung das für dich ist, wie der sich verhält. Domian, ich verfolge deine Serie jetzt mittlerweile schon 3 Jahre lang, ja? Ja. Seit meiner Schwangerschaft. Mein Kind ist jetzt 3 Jahre alt. Und in meiner ersten Beziehung habe ich so erfahren, dass ich auch geschlagen worden bin. Ich bin mit meinem ersten Freund vergewaltigt worden, als ich 15 war. Und all solche Spielchen haben sich einfach aneinander gereiht. Ich habe mich daran gewöhnt, dass es so einfach ist. Da darfst du dich aber niemals dran gewöhnen, Daniela. Niemals, niemals. Du hast auch ein Recht auf ein gutes und schönes Leben. Und du darfst dich doch nicht daran gewöhnen, dass Männer dich schlagen und vergewaltigen. Ich habe ihm das versucht zu beten, auch mal hat er mir das nicht selber gegeben. Bist du finanziell von ihm abhängig? Überhaupt gar nicht, er von mir. Er von dir sogar auch noch? Mir. Schmeiß den raus, Mensch. Ich kann das nicht, ich kann es nicht. Wie soll das denn weitergehen? Ich weiß es nicht. Wie soll es weitergehen? Rufe ich dir an. Aber was kann, es kann ja kaum mehr schlimmer kommen. Er schlägt dich, er geht fremd, sogar mit einem 13-jährigen Mädchen, macht sie zu dir noch strafbar. Das ist mir so peinlich, weißt du. Und alle meine Freunde wissen das und alle meine Freunde haben vor mir den Mund gehalten. Mhm. Ich halte jetzt nicht den Mund vor dir und sage dir ganz klar meine Meinung, dass das kein Zustand ist, so etwas. Und wenn du das auch jetzt im Moment nicht so entscheiden kannst, ist mir schon völlig klar. Aber ich hoffe, dass da irgendwas in Gang kommt bei dir, wenn du das von einer außenstehenden Person mal so erfährst oder so hörst, wie ich das sage, dass man sich so nicht behandeln lassen darf. Punkt. Aus. Und sei es auch, dass ihr mal nett miteinander umgeht und dass es früher vielleicht das schön war. Er hat das in seiner ganzen Erziehung lang nicht erkannt, beziehungsweise nicht kennengelernt. Seine ganze Erziehung lief darauf hinaus, dass sonntags morgens am Frühstückstisch über Kamasutra oder sonst irgendwas wie über eine physikalische Formel unterhalten worden ist. Er hat sowas nicht kennengelernt, eine zwischenmenschliche Zuneigung. Hm. Daniela, weißt du, er kennt es nicht und ich versuche ihm das beizubringen, nur er aber du scheinst das... Ich steck mir nur ins Gesicht einfach. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Hm. Weißt du, diese ganzen Kindheitsgeschichten sind mir, wenn ich so etwas höre, scheißegal, wie denk jemand... Denke ich mir auch nach einer gewissen Zeit. Ja, wie jemand zu was geworden ist. Jetzt ist erstmal entscheidend, wie der sich dir gegenüber verhält und wie du dich fühlst. Und du wirst schlecht behandelt. Ja, du wirst schlecht behandelt und du fühlst dich beschissen. Also muss irgendetwas passieren. Also musst du irgendetwas machen. Und zudem, wenn du jetzt auch noch sagst, du bist finanziell überhaupt nicht von dem abhängig. Überhaupt gar nicht. Hast du sogar die Möglichkeiten dazu zu handeln? Ich kann dich wirklich nur ermutigen, Daniela. Aber weißt du, guck mal, finanziell ist er nicht von mir abhängig, ja? Aber als wir zusammengezogen sind, haben wir alles zusammengeschmissen, was wir hatten, einfach, ja? Gut. Und das ganze Möbelar, alles ist von ihm. Ich würde auf dem Boden schlafen, ich würde alles machen, weißt du? Ich habe gar nichts mehr, wenn er auszieht. Ich habe überhaupt gar nichts mehr und den interessiert das nicht. Den interessiert das dann nicht mehr mit dem Seitensprung. Er sagt aber auf der anderen Seite, dass er mich liebt über alles und dass er die Beziehung haben möchte. Daniela, wir wollen das nochmal klarstellen. Da kam gerade eine Irritation. Du bist nicht von ihm finanziell abhängig. Nein. Okay, so, dann pfeif auf die Möbel, dann kauf dir irgendwo bei Ikea irgendwas Billiges. Das ist alles überhaupt kein Punkt mit den Möbeln. Ikea. Ja, es ist auch völlig egal. Also das ist kein Argument. Es ist kompliziert, sowas auseinanderzufusseln, aber das muss möglich sein. Nochmal, setz irgendwas in Gang, Daniela. Lass es nicht so weiterlaufen. Du bist noch so jung, du hast ein Recht auf ein tolles Leben. Aber dieser Mann hat mir diese gewisse psychische Analyse hat er mir gegeben, was ein anderer Mann mir nicht geben konnte. Vergiss die psychische Analyse, solange der dich schlägt. Mensch, komm mir nicht mit solchen Sachen. Möchtest du mit meiner Psychologin auch nochmal reden, Daniela? Ich weiß es nicht. Doch, ich fände es ganz gut. Weißt du, da habt ihr noch ein bisschen mehr Ruhe als hier in der Sendung. Wir stehen ja doch unter, wir können ja nicht endlos hier reden. Fände ich gut, wenn ihr das machen würdet. Ist eine sehr nette Frau, die Petra. Ja? Ich möchte dich nicht bedrängen damit, aber ich kann dir nur sagen, das kann sicher nicht schaden. Aber du musst es auch nicht. Ich habe Angst wegen meinem Kind, weißt du? Mhm. Weil der Kleine, sie denkt, sieht ihn als Papa, als alles an. Mhm. Er liebt ihn über alles. Er hat das die 3 Tage Karneval, hat er es gemerkt. Mhm. Der ist, weiß ich nicht, er war nicht mehr normal, er war nicht mehr zu bändigen, weil er den Papa vermisst hat. Pass auf, Daniela. Genau auch dieses Problem, das besprecht ihr beide jetzt mal in Ruhe, die Petra und du. Leg du mal auf und die Petra wird dich gleich anrufen. Okay. Ja, alles, alles Gute. Du bist so eine nette junge Frau, du musst das doch hinkriegen. Das weiß ich nicht. Ich wünsche dir das ganz, ganz doll. Leg mal auf und du wirst gleich nochmal angerufen von uns. Okay. Tschüss, Daniela. So. Karl-Heinz, 32. Ja, einen recht schönen guten Morgen wünsche ich dir, Domian. Hi. Also ich habe ja das gerade auch verfolgt. Also ich kann ihr nur einfach raten, sie soll ihr Kind nehmen und in ein Frauenhaus gehen. Ist ja erbärmlich, was man da hört. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich anrufen, weil du hast eben gesagt, Hörigkeit ist ein Ausnutzen. Gut, wenn man das so hört, kann man das natürlich auch meinen. Mhm. Und ich sehe es ein bisschen anders. Mhm. Weil Hörigkeit kann auch ein Zeichen der Liebe sein. Ja, es ist ja auch schön, manchmal hörig zu sein. Ne? Ja, kenn ich ja, auch. Das kann nämlich auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein. Ja. Ich lebe es selbst gerade in einer Beziehung durch mit meiner Lebensgefährtin. Ja, das fing eigentlich an, wir haben uns am Telefon kennengelernt und da waren wir uns das erste Mal schon gegenseitig hörig. Der eine hat gesagt, du rufst morgen wieder an und der andere konnte gar nicht anders. Mhm. Und dann haben wir uns zweimal gesehen. Danach haben wir uns beide unsere Ehepartner verlassen, sind zusammengezogen, haben unsere Kinder mitgenommen. So schnell alles? Das ging wunderbar schnell. Aha, ja. Innerhalb von 14 Tagen. Nein. Ja, ja. Wir haben also 14 Tage jede Nacht miteinander telefoniert. Und dann habt ihr gleich eure Partner verlassen? Richtig. Und seid beide zusammengezogen? Ja, uns klappt prima. Wie lange schon? Wir leben jetzt schon seit 9 Monaten zusammen. Ja. Leben beide, wie gesagt, auch in Scheidung, haben unsere Kinder bei uns. Und du würdest sagen, dass ihr beide jeweils von dem anderen oder den anderen hörig seid? Ja. Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt. Ne? Richtig. Und wir leben das, wir haben das auch gemerkt und wir leben das in einer ganz anderen Art und Weise aus. Wir haben dann mal so ein paar, im Sex ein paar Spielchen gemacht im SM-Bereich, weil da wird ja die Hörigkeit irgendwo gespielt, sage ich ganz einfach mal, ohne jemanden zu verletzen, weil wenn man es richtig anfängt, verletzt man natürlich niemanden. Und das ging dann so weit, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal in so einen Swingerclub gehen und meine Lebensgefährtin, niemals gehe ich da rein. Mhm. Und dann haben wir halt so einen Abend gehabt, wo sie mehr oder weniger die Devote gespielt hat. Und dann habe ich sie einfach gepackt, dann sind wir in den Swingerclub gefahren. Sie war hellauf begeistert, dass es gar nicht so war, wie man das immer so aus der Presse und so halt kennt. Und genauso gut haben wir dann, im letzten Herbst war das noch, so ein schöner Spätsommerabend. Sie wollte unbedingt mich mal im Wald an einem Baum anbinden. Ja, ist lustig, ne? Ja. Und hast du gesagt, ja, das ist eine schöne Idee. Ja, ja. Lass uns in den Wald fahren. Ja, ja, so im Wald fahren ist ja nicht verkehrt. Nur am Baum angebunden zu sein, da ist ja immer die Gefahr, was ist, wenn jemand kommt. Ne? Ja. Man kann ja dann einfach mal schnell die Sachen zusammenpacken und weg, ne? Man ist ja irgendwo festgebunden und so. Und dann haben wir das halt auch gemacht. Also sie hat sich nackt an einen Baum gebunden. Ja. Mit einem Seil. Ganz genau. Und ist sie weggegangen dann? Nein. Was hat sie denn gemacht? Naja, sie hat mich so ein bisschen ausgepeitscht und Es kamen aber nicht ein paar Spaziergänger vorbei und liefen schreiend davon oder so. Nee. Es war dann auch später in der Nacht oder später Abend? Naja, es war so gegen Abend, ne? Ja. Spät Nachmittag, gegen Abend. Es war so ein bisschen warm draußen, war eigentlich ganz angenehm, ne? Ja. Und ich will ganz einfach nur sagen, dieses, ja. Sicher, wenn man das wie eben hört, ich glaube, die Menschen verachten ihre Partner und drücken die in eine Ecke rein. Bei uns ist es so, dieses gegenseitige Geben und Nehmen ist eine gewisse Art der Hörigkeit auch. Weil also, ich vermute, dass es bei euch so ist, dass ein großer Respekt gegenseitig da ist, richtig. Aber gleichzeitig auch ein ganz großes Bedürfnis oder Bereitschaft, alles für den anderen zu tun. Richtig. Es ist irgendwo ein Zeichen der Liebe und wir sind beide bereit, dass dieses zu geben. Wir wissen auch, dass wir ohne den anderen Partner, beide wissen wir ganz genau, dass wir nicht weiter existieren könnten. Ne? Ja. Ich glaube, das würden wahrscheinlich so auch alle ganz frisch Verliebten sagen. Ne? Ihr seid ja frisch verliebt quasi. Ja gut, klar, wir sind frisch verliebt. Ich war 11 Jahre verheiratet. Ich habe mit einer Frau zusammengelebt, die mir hörig war. Ich fand das immer als recht langweilig. Als Mann, eine Frau mehr oder weniger so weit zu dominieren, also nicht auch nur im Bett oder so, sondern auch im alltäglichen Leben so weit zu dominieren, dass sie immer so springt, wenn man mal Schnipp macht, ist absolut schrecklich, sage ich. Das ist jetzt nicht der Fall. Das ist auf keinen Fall jetzt der Fall. Das ist, wie gesagt, eine ganz gleichgestellte Beziehung. 9 Monate war es jetzt schon ganz toll. Ja, und wir spielen mit dem Gedanken, wenn wir geschieden sind, auch gleich zu heiraten. Ja, und ich hoffe, dass jetzt dann da 9 oder gar 9, 10 Jahre raus werden. Ja, da können auch noch mehr raus werden. Oder sogar 29 oder weiß ich was. Also unsere Kinder wünschen sich noch mehr. Also ich wünsche euch ganz viele Jahrzehnte, dass das so bleibt. Ne? Ich wollte ganz einfach nur mal sagen, dass es also Hörigkeit nicht immer so sein muss und da lege ich jetzt auch nochmal Wert drauf. Dass es wirklich dieses in die Ecke treiben eines anderen Partners sein kann. Ne? Habe ich verstanden und bin ich vollkommen d'accord mit dir. So kann man das auf jeden Fall auch sehen und sehe ich auch so. Und wie gesagt, so ein Mädel wie eben, den kann man einfach nur raten, dreht diesen in den Arsch und es geht immer weiter. Als ich mich von meiner Frau getrennt habe, habe ich alles verloren, eigene Firma, alles verloren dadurch. Wir standen vor nichts da und es ging auch weiter. Also wenn man was will, schafft man es auch und dem Mädel muss wirklich geholfen werden, weil es ist ja wirklich ganz arm dran, sage ich ganz einfach. Karl-Heinz, ich danke dir für deinen Anruf und für den Ratschlag und Tipp auch. Ja, alles Gute, dir und deiner Partnerin. Bis dann, tschüss. Sie heißt Annette und sie ist 41. Hallo Annette. Hallo. Ja, Annette. Ja, hallo, hier ist Annette, hallo Jürgen. Hallo Annette. Also, zum Thema Hörigkeit. Zum Thema Hörigkeit, Jürgen. Hast du angerufen? Ich wohne seit einem halben Jahr hier in diesem Ort. Mhm. Und total tolle Nachbarschaft, ein Mann, der mir unheimlich gut gefiel. Es war eine Party angesagt, wie eine von den vielen Partys. Der Nachbar war auch der Gastgeber, war ziemlich früh müde. ist ins Bett gegangen. Mhm. Ich gehe zur Toilette, Schlafzimmer gegenüber, ich denke, schaust mal, wie der Nachbar schläft. Ich sehe ihn da liegen, finde ihn total anziehend, wie schon dieses ganze halbe Jahr. Mhm. Wie magisch angezogen, gehe ich an dieses Bett, küsse ihn, streichel ihn. Während er schläft? Während er schläft. Mhm. 100 Pro. Mhm. Er hat auch eine Erektion, es macht mich total wie? An. Du hast unter die Bettdecke geguckt? Habe ich. Ich habe nicht nur geguckt, ich habe auch hingegriffen. Ich weiß nicht warum. Es war eine magische Kraft. Ich kann es nicht beschreiben. Ja, wir nennen es magische Kraft. Ja. Okay, du hast ihn dann angefasst. Ich habe ihn angefasst. Ich spürte, dass da was war. Das hat mich natürlich wiederum noch mehr inspiriert. Ja. Kein Thema. Ich habe ihm sogar, ich weiß nicht, wie das jetzt hier so sagen kann, eingeblasen. Nee, das darf man nicht so sagen. Darf man nicht so sagen. Nee, ne? Sagen wir jetzt mal nicht. Gut. Während er noch schlief, ne? Während er schlief. Ja. Ich bin dann auch wieder rausgegangen, kein Thema, war die Sache für mich im Prinzip erledigt. Aber ich fand es total animierend und toll. Ich war verknallt in diesen Mann. Zwei Tage später, dienstags, das war samstags gewesen, mein Gatte war ja auch mit eingeladen, hatte diesen Dienstag Kartenspielen, klingelt bei mir an der Tür, kommt der Nachbar und sagt, dass er das bewusst mitbekommen hätte. Hätte ich schwören können, gerade als du es erzählt hast, ja. Und total toll gefunden hätte. Ja. Und hat mich natürlich auch wiederum angefasst, geküsst, bekrabbelt. Daraus ist jetzt eine Hörigkeit entstanden? Richtig, so ist es. Zwischen euch beiden? Richtig, richtig. Ist das geheim? Es ist sehr geheim. Mhm. Derweil ich mit meinem Gatten, ich bin 41, ich bin 13 Jahre verheiratet, wir haben zwei Mädchen. Mhm. Total tolle Sache, läuft auch alles. Und nun habe ich Angst, dass mein Nachbar das meinem Mann erzählt. Mhm. Und außerdem finde ich es total toll, mit diesem Nachbarn sexuell zusammen zu sein. Mhm. Wieso hast du denn Angst, dass er das deinem Mann erzählt? Weil er mir gesagt hat, als er diesen Dienstag klingelte, wenn ich dieses Spiel jetzt nicht mehr mitmachen würde, was er nun toll gefunden hat diesen Samstag, dann würde er das erzählen. Oh, das ist natürlich hart. Ne? Mein Mann, sehr konservativ, würde natürlich sofort unsere Beziehung beenden. Mhm. Du gefährdest deine Ehe jetzt damit? Du gehst fremd, richtig. Aber du hast das Bedürfnis dazu. Richtig. Mhm. Würdest du denn in Kauf nehmen, dass sich eventuell die Ehe dann sogar auflöst? Nein. Das nicht? Nein, derweil da zu viel von abhängt. Wie ich sagte, wir haben zwei Mädchen. Annette, dann lass es sein. Das sagst du so einfach. Mhm. Wenn ich's, jedes Mal mehr, wo du es tust, umso mehr bist du verwickelt in die ganze Geschichte. Mir ist natürlich die Problematik klar, dass er dir das jetzt androhen könnte, das ist deinem Mann zu erzählen. Aber das Risiko, was du, das kleinere Risiko, glaube ich, als das andere, wenn du es immer weitermachst. Jürgen. Annette. Du sagst das jetzt so. Ja, ich soll darauf verzichten. Ich kann aber nicht drauf verzichten. Was machen wir denn da? Ja, das weiß ich auch nicht. Dann musst du weitermachen. Ja. Und läufst das große Risiko, dass es irgendwann rauskommt. Ja, und dann ist alles dahin. Dann ist alles dahin. Also die Möglichkeiten haben wir uns jetzt schon klar gemacht. Ne? Ja, die Möglichkeiten waren mir im Prinzip vorher schon klar. Dann hat das Gespräch gar nicht viel genutzt jetzt. Dass es zwei Möglichkeiten für mich gibt. Oh, Annette, das ist sehr schwierig, da jetzt wirklich was Gutes zu raten. Wobei ich natürlich immer unangenehmes Gefühl habe, wenn Partner betrogen werden und das nicht gut heiße, das nicht gut finde. Ja, ich kann es ihm aber nicht erzählen. Nee, du kannst es ihm nicht erzählen. Deswegen war meine Idee, ist es nun mal passiert und fahr es jetzt irgendwie runter. Ja, mehr kann ich nicht sagen jetzt. Wir reden im Kreis, ich kann leider nicht mehr sagen. Ja, okay. Schade. Kein Thema. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt wünschen soll. Die richtige Entscheidung. Ja. Annette, mach's gut. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Und hier ist noch Tina. Und die ist 21. Ja, hallo Jürgen. Tina, wir haben ganz wenig Zeit, aber ich glaube, du kriegst das hin, kurz zu erzählen. Ja, ganz einfach. Ich bin Domina. Ja. Mittlerweile beruflich und behaupte mal, dass mir die Männer doch ziemlich hörig sind. Das müssen die auch sein, ne? Wenn du eine gute Domina bist. Nein, also weniger jetzt von den Einzelnen, ich sag mal von dieser Laufkundschaft, sondern eher von der Stammkundschaft. Mhm. Man sieht die Herren doch im Businessanzug und kommen doch seit zwei Jahren immer wieder zu mir zurück. Mhm. Und da ist auch ein ganz spezielles Vertrauen vorhanden. Ja. Was doch irgendwo eine Faszination, ein Prickeln auslöst, genauso wie diese Quälerei. Mhm. Genießt du diese Rolle, die du da spielst? Ich genieße sie sehr, ja. Ist es eine Rolle? Ich nebenbei einen Freund habe, ja. Ist es denn eine Rolle oder ist das auch ein Teil von dir, von Tina? Man wechselt ein Ich. Und zwar, wenn man hinter diesen Wänden ist, lebt man diese Person, sage ich jetzt mal, die da rumgeistert. würde ich das als einen Teil von mir betrachten, aber nicht außerhalb der Räume. Wie ist es denn mit deiner Beziehung, mit deiner privaten Beziehung? Bist du da auch eine Domina? Nee, nämlich absolut die Schmusekatze. Die Schmusekatze. Ein Schmus, ja. Gleichberechtigung. Ja. Lass mich eher gerne führen und also jetzt in leichte Dinge, beruflich bedingt. Also, und mein Freund ist mir sogar bereit, ein eigenes Studio jetzt langsam aufzubauen. Hey, also ist es gar nichts euch Trennendes oder so, dein Job? Nein. Dafür habe ich ja keine Aggressionen in der Beziehung. Die lebe ich im Studio aus. Liebe Tina, jetzt müssen wir Schluss machen. Die Sendung ist gleich zu Ende. Schön, dass du noch dran warst. Alles Gute, beste Grüße an den Freund. Jo, danke. Tschüss, Tina. Tschüss. In der Technik war heute Nacht der Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir wieder da. Offene Sendung, 1 Uhr. Ciao.